Aus der Bejahung der Wirklichkeit dieser Welt heraus beziehen wir unseren Standort auf Erden. Es ist der Standort des ständig Bereiten, des immer unter Waffen stehenden Kriegers. Es ist ein Gebot der Klugheit, nicht abzurüsten. Wenn der Fuchs im Märchen den Igel fressen will, beredet er ihn zuvor, sein Stachelkleid auszuziehen. Dem Igel ist dieses Kleid nicht lästig, nur dem Fuchs. Von Moltke stammt das harte und klare Wort: Der ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein schöner. Das mag sich grausam anhören, aber die Wirklichkeit ist nun einmal nicht idyllisch. Sie duldet auch das romantische Schäferleben nicht, das sich die Satten in ihren Wünschen ausmalen. Haben wir nicht erlebt, dass das Schicksal übersättigter Völker, die sich nicht mehr zu wehren wissen, die ihren kriegerischen Instinkt verloren haben, erbärmlich ist? Ihr Untergang, ihr Verschwinden von der politischen Bildfläche ist keineswegs bedauernswert. Wir Soldaten empfinden ihn nur als gerecht, ja als erforderlich. Wir danken es der schöpferischen Natur, dass sie uns die Fähigkeit zur Feindschaft gab. Durch sie sind wir fähig, Kräfte zu entwickeln, die aufbauend und gestaltend, ordnend und gesetzgebend sind. Denken wir nur daran, dass die Buren selbst dann noch als die Engländer, die sich bekanntlich immer wieder mit Nachdruck auf ihre christliche Moral berufen, sie überfielen, kaum den Blick aus der Bibel zu heben wagten und auf ein Wunder hofften. Als die aktivsten Elemente unter ihnen sich zu einem heldischen Kampf aufrafften, war es auch schon zu spät. Sie hatten zu viel von der Liebe erhofft und hatten zu wenig die Kräfte der Feindschaft entwickelt. So mussten sie erleben, dass die Engländer in zügelloser Ausrottungswut selbst vor den burischen Frauen, Kindern und Greisen nicht Halt machten. In einem Meer von Blut wurde der Freiheitskampf der Buren erstickt, und so sehr wurde der Sinn für die Wirklichkeit bei manchen gekauften Kreaturen unter ihnen verwirrt, dass sie heute an der Seite ihrer Unterdrücker gegen uns zu Felde stehen. Wir aber wissen, dass die einzige Hoffnung auf einen wirklichen Frieden, auf den Frieden der Gerechtigkeit und Ehre, allein in der bewussten und gestaltenden Macht ruht, die sich in dem von uns heraufgeführten Reich auswirken wird. Der Krieg formt die Macht des Staates in einer neuen Ordnung, die Feindschaft gegen die alte Willkür empfindet und diese Willkür zu beenden weiß. Weil wir um die Berechtigung und um die Notwendigkeit unserer Feindschaft gegen die Unterdrücker wissen, kämpfen wir im fanatischen Glauben an unseren Sieg, der durch die Persönlichkeit des unbeirrbaren, in der Wirklichkeit verankerten Führers gewährleistet ist. Die Wirklichkeit dieser Welt ist erfüllt von Kampf und Streit, vom Ringen um Behauptung. Und diese Wirklichkeit kann durch keine Lehre, durch keine Theorie, durch keine Ideologie, durch keine noch so frohe Botschaft hinweggetäuscht werden. Starke kriegerische Menschen, die ihren Instinkt nicht verloren, sondern ihn vielmehr wach und scharf gehalten haben, sehen im Kampf der Welt die große Möglichkeit zur Entfaltung ihres Wesens. Sie haben klar erkannt, dass das Leben selber nichts anderes ist als der Willen zur Behauptung. Und ihr Denken wurde schon frühzeitig ein fordernder Willen zum Leben. Unser Führer sprach einmal das klare und eindeutige Wort: Der Nationalsozialismus ist eine kühle Wirklichkeitslehre schärfster wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer gedanklichen Ausprägung. Wir Nationalsozialisten wissen, dass dieses Wort ein Bekenntnis zur Wirklichkeit des Lebens und der Welt ist, der gar nicht ausgewichen werden darf. Wer leben will, muss kämpfen. Es gibt nun einmal kein kampfloses Leben. Wenigstens kein gesundes, schöpferisches und damit gesegnetes Leben. Vom kranken Leben, vom Vegetieren wollen wir nicht reden. Ein Narr, wer sich vom Leben etwas schenken lassen will, wer darauf wartet, dass ihm ein sagenhaftes Glück in den Schoß fällt. Die Bettler an den Toren des Schicksals haben nichts Ergreifendes, nichts Rührendes an sich. Wir können sie nur aus tiefster Seele verachten. Wir dürfen uns selber nichts schenken. Wir müssen alles selber tun, nicht nur aus Zwang. Um die Welt zu gewinnen, bedarf es des letzten rückhaltlosen Einsatzes und des Mutes zur Ehrlichkeit. Es sind immer wieder Ausreden zur Hand, sie drängen sich uns geradezu auf. Nichts fällt uns leichter, als die Wahrheit zu verschleiern. Wir brauchen nur die Augen zu schließen, um sie nicht zu sehen. Nur soll der, der die Augen schloss, um die Wahrheit nicht zu schauen, nicht das Schicksal anklagen, wenn er strauchelte. Die Welt gehört nun einmal den Wachen, den Wagenden, den Sehenden. Es gibt keine Probleme, die außerhalb des Menschenherzens liegen. Die Welt selber kennt keine Fragen, die nicht in unserer Brust gelöst werden könnten. Wir müssen nur den Mut haben, den Aufstand zu wagen. Die Welt ist nicht friedlich. Das haben wir schon an den Stürmen erkannt, die über unser Land hinbrausen. Das wissen wir aber auch von den Stürmen und Erschütterungen, die unser Herz, die unsere Seele erleben muss. Uns gelingt auch keine Flucht in den Frieden. Selbst der Mönch, der Eremit oder der konsequenteste seelische Selbstmörder, der Anachoret, wird noch von den Versuchungen verfolgt. Wir müssen uns dem Schicksal stellen. Das lehrt uns unsere Erfahrung. Wir müssen es angreifen und zur Geschichte formen, das rät uns unser Mut. Das sagt uns aber auch unser Instinkt, jene Stimme des Gewissens, die uns mahnt, das Leben zu erhalten, zu steigern, fruchtbarer zu machen, die uns rät, die richtigen Wege zur Lebensentfaltung, zur Vervollkommnung zu schreiten. Die sogenannten Zufälle, jene Ereignisse, die aus der Verkettung der unserem Verstande und unseren Berechnungen entzogenen Vorgänge des Lebens und seiner Erscheinungen an uns herantreten, sind nichts anderes als Aufgaben, die wir lösen müssen. Es ist unfruchtbar, ihnen nachzugrübeln. Ihre Erreger sind keinesfalls geheimnisvoller, okkulter Herkunft. Am allerwenigsten wirft sie uns der Himmel zu. Die einzige Antwort, die wir ihnen geben können, ist die Tat. Unsere Welt? Wir sehen ihre Erscheinungen. Ihre Rätsel reizen unseren Geist, unseren Verstand zum Angriff, nicht zur Unterwerfung. Es gibt nun einmal kein Denken der Demut. Auch da, wo der Verstand vor Mauern und Schranken steht, die er nicht überspringen zu können meint, verzichtet er nicht auf den Angriff, sondern bezieht eine Ausgangsstellung, einen Standort, von dem aus er immer wieder den kühnen Sprung zu jener Zeit zu wagen gewillt ist. Vom Schmerz. Es gibt Menschen, die wie eine Schnecke vorsichtig ihre Fühler ausstrecken, um die Wirklichkeit abzutasten. Stoßen sie auf Schwierigkeiten, so ziehen sie sich schleunigst in eine Geborgenheit zurück und warten auf den günstigen Augenblick. Der günstige Augenblick soll mühelos den Erfolg, das Weiterkommen gewährleisten. Es gibt Menschen, die so ihr ganzes Leben lang auf den günstigen Augenblick warten und niemals zum Einsatz, zur entscheidenden Tat gelangen. Die Furcht vor dem Schmerz ist tatfeindlich. Sie vermag ein Leben unfruchtbar zu machen und damit zu zerstören. Es gibt wohl keine Tat, die im Geistigen wie im Körperlichen nicht mit Schmerz verbunden wäre, im nehmenden und im gebenden Sinne. Jede Geburt ist mit ihren Wehen schmerzvoll. Aber der Schmerz ist eine Durchgangsform des Lebens. Über dem Leid strahlt die Sonne der Tat. Die letzte Antwort auf den Schmerz ist nicht der Seufzer. Im Kampf um die Wirklichkeit, im Kampf um die Gestaltung des Schicksals sind die angreiferischen Menschen auch stets die Schmerzreichen. Nur zeichnen sich gerade diese Menschen dadurch aus, dass sie nicht bei den Klagen aufhören, sondern den Schmerzen zum Trotz das Triumphlied ihrer Tat anstimmen. Das Glück liegt nicht im Erreichen eines Zieles, sondern im Angriff gegen die Widrigkeiten, die sich vor einem größeren Ziele türmen. Ich hab's gewagt, ist nicht der Gedankenhymnus eines Menschen, der eine Festung erstürmt hat und nun auf ihre Zinnen das Siegeszeichen pflanzt. Es ist vielmehr die Losung eines, der mitten im Angriff ist und keine andere Gewissheit besitzt, als seinen Mauern brechenden Trotz, als seinen himmelstürmenden, jauchzenden Mut. Wagnis ist alles, nicht die Eroberung. Der Schmerz braucht nicht unser Feind zu sein. Ein schmerzerfülltes Leben ist durchaus noch kein verlorenes Leben. Kameraden, es kann sogar gerade ein fruchtbares, tatenerfülltes, werkgesegnetes Leben sein.